SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Einmal in Fahrt ist es kaum mehr zu stoppen, ein Perpetuum mobile. Und ein personifiziertes Perpetuum mobile, das ist der Parides Saraceni. Und zwar kommt er aus London. Gerade mal 26 zählt er inzwischen zu den ganz Großen im Techno-Zirkus. Zuerst noch ein kleiner Independent-Label, hat er seine Tracks released, bis im Jahr 2012 das deutsche Kultlabel Hardhouse bei ihm angeklopft hat. Und dann, naja, Jackpot. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus, ich bin der Mental X und das sind 3 Stunden Techno, House und alle Genres dazwischen. So, Anfang, die haben wir heute zu oben mit einer sehr entspannten, sehr chillige Nummer. Und zwar am Dominik Eulberg und Dream Machine. Weiter erwartet die noch Sound von Last Night on Earth, Sascha, Assis Label und Kiko, ein Technoproduzent aus Grenoble, hat ebenfalls einen neuen Sound parat. We'll be right back. In der Sendung gesehen und weil mir dermaßen gut gefällt, habe ich natürlich auch heute nochmal in meiner Plattenkiste mit dabei aus Spanien kommt. Und zwar sind das Edu Imbanon und Druk zusammen auf dem Label Cool Pred und zwar mit Lucent. Hey, wie ist das Wochenende? Hast du schon irgendwelche Planungen? Denk. Morgen oben, sprich am Samstagsnacht, sind ein paar außergewöhnlich gute Veranstaltungen. Zum Beispiel Anto ist seit langer Zeit wieder mal im Club Land Schweiz, genauer gesagt in Zürich, in der Härterei. Wenn du jetzt fragst, wer ist Anto schon wieder gesehen? Ja, das ist einer von den Südfranzosen rings um den Sepp Dage, der vor allem bekannt worden ist mit seinem ganzen Melodik-Techno-Sound. Mehr Party-Tipps für morgen bekommst du im Verlauf der nächsten 3 Stunden. Ich bin der Mendlix und schön reise ich mit. so sexy. Hast du die neue Crosstown Rebels rings unter Damien Lazarus gehört, und zwar produziert vom Zigan Ali mit New Past. Und er hat, also zumindest ein Label, hat den Sound ganz klar als Deep House definiert. Jetzt nehmen wir Sound Avenue von dem Track rund, der jetzt gerade läuft, vom Eran Avier. Und zwar mit Shakti, und die wiederum verkaufen ihn als Trance. Das will noch einer verstehen. Gut, am Schluss zählt einfach, dass die Musik cool ist. Und das ist richtig, richtig. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Perpetuum Mobile findest du auf srf.ch/mentlix. Nach der Show, du weißt, es bekommst du natürlich keine Playlisten und einen Podcast zum gratis Downloaden. Check's aus. Yadi Havati Thank you. SRF Virus Essential Tune. Wenn Last Night on Earth, sprechen DJ Sascha, sein Label ein neues Release rausbringt, dann ist das mediale Echo immer immens groß. Vor allem, wenn es sich um einen Newcomer handelt, wie in diesem Fall hier. Ein junger Herr, ich glaube gerade mal 19, so steht es zumindest in seiner Biografie, namens Tibi Dabo. Jetzt habe ich mich diese Woche noch mal so ein bisschen schlau gemacht, eben wer das ist. Und ein paar Sachen haben einfach nicht zusammengepasst. Zum Beispiel, es gibt so gut wie keine brauchbare Pressefotos. Es gibt kein anderes Release von diesem jungen Herr. Und die E-Mail-Adresse vom Booking Contact ist die gleiche wie die von Dennis White, dem Sascha Co-Produzent. Gut, es mag jetzt eine Unterstellung sein, aber es war nicht das allererste Mal, wo der Sascha unter einem Pseudonym oder einer von seinen Produzenten unter einem alten Ego einen Track rausgeht mit einer komplett frei erfundenen Biografie. Das mögen wir uns ja zum Beispiel auch noch an die Koschins-DJs erinnern. Wie es auch immer mag sein, der Track ist sensationell und einer meiner ersten Essential Tunes vom heutigen Abend ist Tibi Dabo mit Ende. We'll be right back. Jill ist back. Gibrato mit einer neuen Scheibe und sie rockt ja unglaublich. Gut, die kreative Pause von einem halben Jahr, die hat man anscheinend gut da. Gut, passiert, wir sind langsam dann auch mal Sommer. Und das ist eben, wie gesagt, die neue Scheibe vom Gibrato und zwar Mu Disco. We'll be right back. someone to love. Thank you. irgendein Künstler Pauke Schaumburg heisst, dann kommt er aus Berlin. Das ist wirklich unumstößlich. Und tatsächlich ist es so. Und zwar sind das zwei Jungs aus dem Haus, ein Musiker, eben das Label und gleichzeitig eben noch der Live-Act, wo ich doch so ein riesen Fan bin. Und eben auf ein Musik, da kommt jetzt schon wieder eine neue raus. Die schicken wir anfangs, die spammen mich mit neuer Musik. Aber das ist auch wirklich grossartig, weil das ist eins von den Labels, wo immer sich ein Verlass drauf ist. Und das ist eben die neue Einmusik, die dann in 3, 4, 5 Wochen oder wenn auch immer rauskommt. Und zwar von Pauke Schaumburg mit Jörn. Hey, es ist kurz nach der Nacht, du hörst SRF Virus, du hörst Mentlix Electronic. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Show findest du den Podcast zum gratis Downloaden. Den bekommst du übrigens auch auf iTunes und Playlisten. Ist auf dich bereit. This is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Massive. Betoko, das ist seine kommende Scheibe. Wenn du jetzt so denkst, Moment, wo hast du Betoko schon wieder gesehen? Naja, vor 3-4 Jahren hat er mal einen riesen Erfolg gehabt. Eigentlich gerade so mit seinem ersten Remix, den er gemacht hat, nämlich für die legendäre Left Field Song of Life Nummer. Das Problem ist aber dann, der Betoko hat ein paar Sachen in Sachen DJ-Management falsch gemacht und ist dann auch so ein bisschen größer wahnsinnig geworden. Das Problem ist, dann hat er einfach mal 2 Jahre niemand wissen. Aber hat sich wieder rehabilitiert. Gut, wenn du so Sound machst, kannst du kein Arsch im Mensch sein. Aber ich bin Toko mit Jupiter Ness. Da gibt es übrigens einen fantastischen Pascal Feos und Tony Arias Remix. Kommt dann mal auf Cocoon raus. Thank you. kontinuierlich. Das ist ein Vitali, ein Sturm aus Russland mit Affected, kommt dann in einer Woche auf Electronic Tree aus. Ein sehr gutes Techno- und House-Label. Eben, es rollt und passt natürlich auch passend, oder trifft natürlich passend zum Thema von der heutigen Sendung. Und zwar Perpetuum Mobile, einmal im Gang, nicht bremsbar. Und so heisst im Sascha seine neue Scheibe, respektive die von seinem Label, nämlich eben Last Night on Earth. Hast du erst später eingeschaltet, kein Problem. In gut 2 Stunden kannst du die Sendung als Podcast gratis downloaden. Du auf srf.ch/mentalx. Als nächstes die neue Scheibe von Parkett aus Stuttgart. Das Label ringsum Sole. Die haben einen richtig, richtig geilen griechischen Produzenten am Start. Checkst du aus, gerade nach der hier. Vitali Sturm mit Affected. We'll be right back. Norman Flaschkamp aka Sole. Sein Labelpaket ist und bleibt einfach State of the Art und entwickelt sich immer wieder weiter. Erst kürzlich ist er doch schon sehr stark in Richtung Deep Trance gegangen und jetzt lässt er einfach mit den letzten drei Releases richtig krachen. Das kommt ebenfalls noch auf seinem Label raus. Und zwar auf Parkett Music von Davide. Eine Serie und ein Stück heisst Multiverse. Und weißt du, Geiste, Sole ist am Morgen oben in der Schweiz und zwar in Zürich. Ist sowieso ein grandioses Line-up. Und zwar morgen oben ab der 10 in der Amboss-Rampe in Zürich. Unterstützung Sole Live vom Oliver Giacomotto. Und das ist ja auch so ein Monster-DJ. Mehr Party-Tipps in einer guten Stunde. Das ist SRF Virus. Ich bin Mendlex. Episode von meiner wöchentlichen Sendung frei nach dem Thema Perpetuum Mobile. Aber zwischendurch muss man auch mal ein bisschen abchillen und da habe ich einen fantastischen Klassiker, 4 Jahre ist er alt, und zwar Dave Angel produziert ein Dancing Flute. Schönes Wochenende. der Track, der der heutigen Sendung Namen gegeben hat. Und zwar Perpetuum Mobile von dem ominösen Produzenten namens Tibi Tabo. Und ich sage das schon eins. Das ist niemals ein 19-jähriger Fake-Profil, das Sascha mit seinem Label hier online gestellt hat, auf Last Night on Earth. Weil aus irgendwelchen Gründen habe ich das Gefühl, die Booking-Adresse von diesem ominösen Tibi Tabo hat ihn ein bisschen verraten. Und zwar steht dort Dennis White. Und das wiederum ist Sascha sein langjähriger Co-Produzent, nämlich der Firmel Bär. Aber eben, im Moment noch Spekulation dabei. Eben, es ist nicht das erste Mal. Wir mögen uns daran erinnern, wo Sascha sich mal Kevlar genannt hat. Und alle haben angefangen, Kevlar-Platten zu spielen. Sogar die, die eigentlich keine Sascha-Fans gesehen sind. Und denen, was dann richtig, richtig gross gesehen haben, gefunden übrigens, das bin denn ich. Clever, oder? oben mit dabei der äußerst sexuelle Track mit einem leicht asynchronen Offbeat. Das ist die Human Element, die neue Single, die rauskommt in gutem Monat, und zwar 007, wird dann auch gleichzeitig die erste Single ausgekoppelt vom DJ Martin, sprich die Human Element ist im kommenden Album im Dezember sein, nämlich Evolving. Übrigens eben, was letzte Woche schon angekündigt, der DJ Martin, sprich die Human Element, ist in Bälde dann live hier bei mir in der Sendung und stellt gerade das ganze Album selber vor. So, was passiert also partytechnisch im Clubland Schweiz? Ich habe schon mal gesagt, Soli ist morgen endlich wieder mal hier in der Schweiz, und zwar in Zürich, in der Ambrosampe Unterstützung. Und wäre eigentlich nicht nötig, weil Soli ist schon grandios genug. Kommt aber trotzdem, und zwar von Oliver Chuckle und Motor. Der hat ja vor allem noch viel Lovers schon der ein oder andere Killer-Tunes präsentiert. Was uns noch passiert, da kannst du mit den Club Selections, und das bekommst du gerade nach der 007 von Human Element. Spezialtag. Und man kann sich am Schluss nicht entscheiden, wo man hingehen möchte. Aber ich habe euch das Beste vom Besten rausgesucht. Vor allem, was das eben morgen so passiert im Clubland Schweiz. Ich habe schon mal gesagt, eben Sole und Oliver Giacomoto sind beide in Zürich in der Ampusrampe. Aber es gibt noch vieles, vieles mehr. Wo, was, genau, wie passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mentor X Club Selection. Wenn du schon in Zürich bist, kannst du zum Beispiel auch einen kleinen Abstecher in Zürcher H3 machen. Dort hast du Ento aus Frankreich. Unterstützung bekommt er zum Beispiel vom Joachim Pastor. Beide sind spezialisiert auf den Melodik-Techno-Sound. Im Hive-Club heisst es wieder mal Rakete. Das ist das allmonatliche, all zweimonatliche stattfindende Event von und mit den Animal Trainer. Und möchtest du doch eher ein bisschen Goa-Sound haben, dann gehst du natürlich am Morgen jetzt oben nach Bern im Gaskessel. Das sind unter anderem Fabio und Moon. Und auch in meiner Homepage, sprich in Basel, läuft etwas, und zwar im Nordstern, wo denn sonst? Und zwar Format B und Kellerkind. Das Weitere kennen wir natürlich mit seinen fantastischen Releases, unter anderem auf dem Oliver Kolecki, sein Stil von Talentlabel.

Einmal in Bewegung kommen. Man kann es kaum aufhalten. Das ist das Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic. Dementsprechend ist Musik ein bisschen Technoide gewesen. Unter anderem hast du einen Sound gehört, brandneue Sound von Paride Saraceni, von Kiko, von Tibi, Doba, und noch vieles, vieles mehr. Hast du erst vor dich geschaltet? In einer guten Stunde kannst du die heutige Sendung gratis als Podcast downloaden oder gehst auf srf.ch/Netflix. Dort findest du neben Podcast dann auch noch Playlisten und selbstverständlich findest du den heutigen Podcast, die heutige dreistündige Reise auch noch for free auf iTunes. iTunes aufmachen, oben Netflix eingeben und schon hast du mich von unterwegs bis am nächsten Freitag. Und das wäre es auch. So schnell sind drei Stunden fantastische Elektronik rumgegangen. Ich hoffe, ich konnte schon richtig einhalten aufs Wochenende und eine kleine Folge machen. Wenn du möchtest, hören wir uns wieder am nächsten Freitag ab. Dann sind wir wieder auf dich live hier im Studio hinter den Turntables am umeinander shaken und in zwischendurch das Neueste zu erzählen. So, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao. Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.